Ministerpräsident Höppner sagte, er wolle so schnell wie möglich ein stabiles Kabinett bilden. Ein Regierungssprecher erklärte in Magdeburg, die PDS habe verlässliche Signale gegeben, Höppner die Wiederwahl zu ermöglichen. Es werde keine weiteren Kontakte mit der CDU geben. Deren Fraktionschef Bergner sagte, seine Partei richte sich auf die Oppositionsrolle ein. Der CSU-Vorsitzende Weigel sagte der Berliner Morgenpost, eine SPD, die mit der PDS mehr Gemeinsamkeiten habe als mit der CDU, diskreditiere sich selbst und begünstige das Erstarken der Rechtsextremisten. Karlsruhe. Bundeskanzler Kohl sieht in der Tarifautonomie eine der wichtigsten Standortfaktoren in Deutschland. Beim Unternehmertag der baden-württembergischen Arbeitgeberverbände sagte Kohl, gerade in der Zeit eines immer stärkeren Wettbewerbs der Standorte hätten die Tarifpartner eine große Verantwortung. Sie bestimmten zuallererst über Arbeitskosten und Arbeitsbedingungen und hätten somit entscheidenden Einfluss auf die Höhe der Beschäftigung. Bremen. Einen Tag vor der dritten Verhandlungsrunde in der Druckindustrie sind Beschäftigte mit der Spät- und Nachtschicht in den Warnstreik getreten. Die IG Medien fordert für die 200.000 Drucker 5% mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben 1,5% angeboten. Bei der Bremer Tageszeitungen AG werden Drucker heute ab 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr die Arbeit niederlegen. Am Nachmittag hatten bereits 60 Beschäftigte im Pressehaus einen Warnstreik begonnen. Wie Radio Bremen erfuhr, werden die Regionalausgaben von Weserkurier und Bremer Nachrichten morgen vermutlich in verringertem Umfang erscheinen. Essen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Lehmann hat ein wenig kinderfreundliches Klima in der Gesellschaft beklagt. Der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sagte der Bischof, das sei an den finanziellen Problemen festzustellen, in die Familien mit mehreren Kindern sehr schnell geraten könnten. Das werde aber auch an ihren Problemen bei der Wohnungssuche oder im Urlaub deutlich. Zudem belaste eine sich erheblich wandelnde Arbeitswelt vor allem Familien.